Kapitel 8. Nichts ist qualvoller für das menschliche Gemüt als die Todesstille der Leere und der Gewissheit, welche nachdem der Sturm der Ereignisse über einem weggebraust ist, in der Seele zurückbleibt und sie sowohl der Furcht als der Hoffnung beraubt. Justine starb. Sie ruhte in Frieden und ich lebte. Das Blut floss ungehemmt in meinen Adern, aber mein Herz wurde durch die Last der Verzweiflung schwer bedrückt, die durch nichts von mir genommen werden konnte. Ich konnte keine Ruhe finden, der Schlaf wich von meinem Lager, ich irrte umher wie ein böser Geist. Denn der Gedanke ließ mich nicht los, dass das unsagbare Unheil, welches durch meine Schuld angerichtet worden war, nur der Vorbote einer Reihe von Untaten sein sollte. Und dabei strömte mein Herz über vor Menschenliebe und dem Wunsche, gut zu sein. Ich hatte mein Leben mit menschenfreundlichen Absichten begonnen, nach dem Augenblick gedürstet, wo ich sie verwirklichen und mich somit meinen Mitmenschen nützlich machen könnte. Jetzt war alles zerstört. Anstatt jener Gemütsruhe, mit der ich voll Selbstzufriedenheit auf das Vergangene zurückgeblickt und die mir neue, vielversprechende Hoffnungen eingeflößt hätte, war ich von Gewissensbissen geplagt und einem Schuldgefühl verfallen, das mich in eine Hölle der härtesten Qualen stieß, in eine tiefe, dunkle und todesähnliche Einsamkeit. Dieser Gemütszustand nagte an meiner Gesundheit, welche sich sonst ganz von jenem ersten Schock erholt hatte. Ich wurde menschenscheu. Jeder frohe und heitere Klang war qualvoll für mich. Die Einsamkeit war mein Trost, die tiefe und dunkle und todesähnliche Einsamkeit. Mit Schmerzen beobachtete mein Vater die Veränderung, die sich in meinem Aussehen und Gewohnheiten bemerkbar machte. Er gab sich alle Mühe, mir gut zuzureden und mich davon zu überzeugen, wie töricht es sei, sich einem Leid ungehemmt hinzugeben. »Glaubst du denn nicht, Viktor«, sagte er, »dass ich nicht ebenso leide? Niemand konnte ein Kind mehr lieben als ich deinen Bruder. Aber haben wir den Überlebenden gegenüber nicht die Pflicht, unseren Schmerz zu lindern und zu überwinden, damit auch sie getröstet werden? Und ist es nicht auch eine Pflicht dir selber gegenüber? Ein ins Maßlose gesteigerter Kummer verhindert jede Weiterentwicklung und jede Ergebenheit und sogar die Erfüllung der täglichen Pflichten, die erst aus dem Einzelmenschen ein nützliches Glied der Gesellschaft macht. Dieser sonst so gute Rat war in meinem Falle gar nicht anwendbar. Ich wäre der Erste gewesen, der seinen Schmerz im Verborgenen getragen und meine Freunde getröstet hätte, wenn die Gewissensqualen nicht all meine anderen Empfindungen überflügelt hätten. Nun konnte ich meinem Vater nur mit einem Ausdruck der Verzweiflung antworten und versuchen, mich seinen Blicken zu entziehen. Etwa zu jener Zeit zogen wir uns in unser Haus in Belrive zurück. Dieser Wechsel war sehr wohltuend für mich. Unser Aufenthalt innerhalb Genfs war mir unleidlich geworden, denn pünktlich um 10 Uhr wurden die Stadttore verschlossen, und es war mir unmöglich, so lange auf dem See zu bleiben, wie mir lieb war. Durch diese Regelung war ich frei. Oft nahm ich denn das Boot, wenn die übrige Familie sich zur Ruhe begeben hatte, und verbrachte die ganze Nacht auf dem Wasser. Manchmal ließ ich die Laune des Windes in den Segeln spielen, manchmal ruderte ich zur Mitte des Sees, ließ das Boot treiben und gab mich meinen trübseligen Grübeleien hin. Oft war ich versucht, wenn ich die Stille als einen Hohn meiner eigenen Verzweiflung empfand, in die lautlosen Wellen hinabzugleiten, auf dass der See sich für immer über mir und meinem Unglück schlösse. Aber als ich mir vor Augen hielt, wie tapfer Elisabeth ihr Leid trug, Elisabeth, die ich zärtlich liebte und deren Leben an dem meinen hing, vermochte ich es, der Versuchung zu widerstehen. Ich dachte auch an meinen Vater und meinen überlebenden Bruder. Sollte ich sie durch meine feige, schmähliche Fahnenflucht, der Bosheit des Erzfeindes, den ich auf sie losgelassen, schutzlos aussetzen? In jenen Augenblicken weinte ich bitterlich und wünschte, ich möchte wieder den inneren Frieden finden, nur um ihnen Trost und Frieden geben zu können. Aber dies war mir versagt. Gewissensqualen erstickten jede Hoffnung. Ich hatte nicht wieder gutzumachende Untaten heraufbeschworen. Täglich lebte ich in der Angst, ob der Unhold, den ich geschaffen hatte, nicht eine neue Bosheit begehen würde. Beim Gedanken an ihn knirschte ich mit den Zähnen, meine Augen brannten, und ich wünschte nur glühend, ich könnte dies Leben auslöschen, das ich so gedankenlos gegeben hatte. Wenn ich an all seine Verbrechen und seine Tücken dachte, steigerte sich mein Hass und Rachedurst ins Grenzenlose. Ich hätte den höchsten Gipfel der Anden erklommen, wenn ich ihn von dort in die Tiefe hätte herunterstürzen können. Ich wollte ihn wiedersehen, um all meinen Zorn an ihm auszulassen und mit seinem Tod den Tod Wilhelms und Justinens zu rächen. Unser Haus war ein Haus der Tränen. Durch die entsetzlichen jüngsten Ereignisse wurde meines Vaters Gesundheit schwer erschüttert. Elisabeth blieb traurig und verzagt. Ihre üblichen Beschäftigungen bereiteten ihr keine Freude mehr, denn alle Freude erschien ihr einer Entweihung den Toten gegenüber. Sie glaubte damals, dass ewiger Schmerz und Tränen der rechtmäßige Tribut sei, den sie der so vernichteten und zerstörten Unschuld zahlen musste. Sie war nun nicht mehr das glückliche Geschöpf, das in früheren Jugendtagen mit mir an den Ufern des Sees entlang gewandert war und voller Begeisterung unseren Zukunftsplänen zugejubelt hatte. Sie war ernst geworden und sprach oft über den Wechsel des Glücks und die Unbeständigkeit des Menschenlebens. Manchmal sagte sie, »Wenn ich über den jammervollen Tod von Justine Moritz nachdenke, lieber Vetter, dann sehe ich die Welt und ihre Werke nicht mehr mit meinen früheren Augen. Wenn mir früher jemand von Laster oder Ungerechtigkeit erzählte oder ich davon in Büchern las, dann bezweifelte ich, ob sich so etwas in unseren Tagen zutragen könnte. Jetzt aber habe ich das Elend und das Unrecht mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Menschen sind mir wie Ungeheuer, die nur nach dem Blut der eigenen Mitmenschen dürsten. Gewiss, ich bin ungerecht. Jeder hat an die Schuld des armen Wesens geglaubt. Und wenn sie das Verbrechen begangen hätte, so wäre sie zweifellos die verderblichste und verworfenste Kreatur gewesen, nur um ein wenig Schmuck den Sohn ihres Wohltäters und Freundes zu ermorden. Ein Kind, das sie von seiner Geburt an aufgezogen hatte und vorgab, wie ihr eigenes zu lieben. Ich billige die Todesstrafe nicht, aber einen solchen Missetäter hätte ich als unwürdig angesehen, weiter in der menschlichen Gesellschaft zu verweilen. Sie war jedoch unschuldig. Auch du bist von ihrer Schuldlosigkeit überzeugt. Ach, lieber Viktor, wer vermag noch an ein Glück zu glauben, wenn Wahrheit und Trug sich so ähnlich sind? Es kommt mir vor, als ob ich am Rande eines Abgrundes wandelte, gegen den mich Tausende drängen, mich in die Tiefe zu stürzen. Wilhelm und Justine wurden ermordet. Der Mörder entrinnt. Der Mörder ist zwischen uns. Er geht frei, ja vielleicht geachtet in der Welt umher. Aber selbst wenn ich für die gleichen Verbrechen unschuldig auf dem Schafott sterben müsste, ich möchte mit solch einem Unhold nicht tauschen. In äußerster Pein lauschte ich diesen Worten. Ich war ja, wenn nicht in der Tat, so doch im Ergebnis, der wahre Mörder. Elisabeth las mir die Seelenangst vom Gesicht ab, und indem sie liebevoll nach meiner Hand fasste, sagte sie, »Liebster Vetter, du musst dich beruhigen. Diese Ereignisse haben mich getroffen und Gott weiß, wie tief. Aber ich bin nicht so unglücklich, wie du bist. Auf deinem Gesicht lese ich solche Gefühle der Verzweiflung, in deinen Augen brennt solche Rache, dass du mich bangen lässt. Ich würde mein Leben hingeben, um dir die Ruhe zu verschaffen. Wir werden schon noch glücklich werden, wenn wir ruhig in unserer Heimat leben und uns nicht ins Treiben der Welt mischen. Was kann dann unseren Frieden stören?« Bei diesen Worten vergoss sie Tränen, denn sie glaubte selbst nicht an den Trost, den sie gab. Aber zugleich lächelte sie, um den bösen Feind, der in meinem Herzen lauerte, wie sie sagte, zu verjagen. »Mein Vater«, der das Weh, welches mir aufs Gesicht geschrieben war, nur als einen übertriebenen Schmerz ansah, glaubte, dass Zerstreuung mir am ehesten meine verlorene Ruhe und Gelassenheit wiedergeben würde. Aus diesem Grunde war er aus Land gezogen nach Belrief, und nun schlug er uns allen einen Ausflug in das Tal von Chamonix vor. Ich war schon vorher dort gewesen, aber Elisabeth und Ernst kannten Chamonix noch nicht, obwohl sie beide oft den Wunsch geäußert hatten, die Städte zu besichtigen, die man ihnen als so wundervoll und erhaben geschildert hatte. So verließen wir den Genf Mitte August, fast zwei Monate nach dem Tode Justinens. Das Wetter war sehr schön, und wenn mein Kummer sich durch flüchtige Umstände hätte vertreiben lassen können, so würde die Reise gewiss die von meinem Vater beabsichtigte Wirkung nicht verfehlt haben. Sie lullte meinen Schmerz ein, wenn sie ihn auch nicht auslöschen konnte. Den ersten Tag fuhren wir im Wagen. Am Morgen hatten wir die Berge in der Ferne gesehen und kamen nun allmählich darauf zu. Wir bemerkten, dass das Tal, durch welches wir uns schlängelten und das durch den Lauf der Arve gebildet wurde, enger und enger seine Wände um uns schloss. Bei Sonnenuntergang erblickten wir riesige Berge und Schroffen, die zu beiden Seiten über uns standen. Wir hörten den Bergstrom zwischen dem Gestein rasen und toben. Die Wasserfälle rauschten mit furchtbarem Getöse in der pechschwarzen Nacht. Am folgenden Tag setzten wir auf Maultieren unsere Reise fort. Je höher wir klommen, umso großartiger und erstaunlicher wurde der Anblick. Burgruinen ragten über den steilen Abhängen der mit Fichten bewaldeten Berge hervor. Die ungestüme Arv sprang, schaumgekrönt von Fels zu Fels. Malerische Alpenhütten lugten durch das dunkle Laub der Bäume. Es war ein einzig schönes Bild. Und über dieser Pracht leuchteten die schneebetupften Gipfel und Dome der Alpen, ruhig und erhaben, als gehörten sie zu einer anderen, höheren Welt, als wären sie Wohnstätte anderer, höherer Wesen. Wir betraten die Pelissierbrücke, und die Schlucht, welche der Fluss bildete, öffnete sich vor unseren Augen. Wir begannen, den uns gegenüberliegenden Berg zu besteigen. Bald darauf kamen wir ins Chamonix-Tal. Die Landschaft ist wilder, großartiger, aber das Tal von Servaux, das wir eben durchschritten hatten, bietet dem Wanderer mehr Schönheit und Farbenpracht. In einer Flucht steigen die Gipfel zum Himmel empor. Keine Ruinen, keine Hütten, keine Felder deuten auf die Anwesenheit der Menschen. Riesige Gletscher dehnen sich fast bis zur Straße. Wir vernahmen den rollenden Donner der Lawine, die in der Ferne herabstürzte, und sahen die Wolke sich erheben, die ihrem Absturz folgt. Der Mont Blanc, der herrliche, mächtige Mont Blanc, ragte stolz aus dem Gefolge seiner Berge und Spitzen hervor und schaute königlich übers Tal hinab. Ich gesellte mich bisweilen zu Elisabeth und versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Berge zu lenken. Öfters jedoch verzögerte ich den Gang meines Maultieres und blieb zurück, um mich ungestört und ungesehen dem Schmerz hinzugeben. Dann wieder spornte ich das Tier an, überholte die Gefährten und ritt weit voran, um sie zu vergessen, sie, die Welt und vor allem mich selbst. Wenn ich in einiger Entfernung abstieg, warf ich mich ins Gras, niedergedrückt von Abscheu und Verzweiflung. Um 8 Uhr abends langten wir in Chamonix an. Mein Vater und Elisabeth waren sehr ermattet, Ernst, der auch mit war, begeistert und in bester Stimmung. Der einzige Umstand, der seine Freude zu beeinträchtigen drohte, war der Südwind, der uns für den nächsten Tag Regenwetter versprach. Wir zogen uns zeitig auf unsere Zimmer zurück, ohne jedoch Schlaf zu finden, das heißt, ich wenigstens schlief nicht. Ich blieb viele Stunden lang am Fenster sitzen, betrachtete das fahle Wetterleuchten über dem Mont Blanc und lauschte der schnell hinströmenden Arv, die unter meinem Fenster dahinfloß in der mondlosen Nacht.